Hallo, wir sind's. Hier ist mal wieder das Acht-Team und wir sitzen heute zusammen live auf der Hack and Make. Das heißt, heute gibt's mal wieder eine leckere A-Folge. Das heißt, wir raten in diesmal 11 Hinweisen auf eine Person hin. Auf eine Person hin. Ja. Wir raten mit Hinweisen auf eine Person hin. Also richtig. Wir haben ja heute einen Gast, den Simon. Genau. Hallo Simon. Hallo, grüß euch. Und der ist jetzt garantiert ein bisschen verwirrt. Genau. Ich glaube, der weiß auch überhaupt nicht, was wir hier tun. Und ich weiß nicht, ob du ihm das jetzt schon ausreichend erklärt hast. Ich bin kein Überraschungsgast, sondern ein überraschter Gast. Ja, genau. Sehr gut. Auch gut. Nein, also du bekommst jetzt laute Statements um die Ohren gehauen. Und dann davon drüber schwadronieren und raten und sich überlegen, wer könnte das denn wohl sein? Und auch zu Hause natürlich von den Zuhörern kann man gut mitraten. Und einer der vielen Running Gags ist, dass Jürgen nie irgendwas errät. Was soll denn das heißen? Oh mein Gott. Ich fange einfach an. Hinweis Nummer 1. Am 19. Dezember 1915 erblickte ich als Giovanna Gassion in Paris das Licht der Welt. Meine Mutter war halb berbische und halb italienische Abstimmung. Mein Vater war Schlangenmensch in einem Wanderzirkus. Wenige Wochen nach meiner Geburt verließ mich meine Mutter und ich wuchs bei meiner Großmutter mütterlicherseits auf, wo ich beinahe verhungerte. Und der Papa ist quasi als Schlangenmensch weitergezogen? Nee, der ist schon noch da. Ja, aber... Das ist halt sein Beruf. Ich verstehe, der ist auf Tour ganzjährig und hat dann quasi geparkt. Ist jetzt mir nicht ganz hundertprozentig genau bekannt, aber eben Wanderzirkus und Schlangenmensch. Ist ja schon mal spektakulär. Aber von dieser, wir geben die Hinweise in einem Satzregel, sind wir jetzt wieder weg. So. Meilenweit okay. Entfernt. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Der oder diejenige ist auch nicht deutschsprachig. Man weiß es nicht so genau. Sie hat schon mal ein deutsches Wort gesagt. Also Simon, spätestens jetzt solltest du es eigentlich wissen. Ist auch einfach. Nee, keine Ahnung. Erzähl doch mal alle Schlangenmenschen auf, die du so kennst. Der kleine Simon, der große Simon. Oh, nein. Statement Nummer 2. Nummer 2. Mein Vater Alphonse brachte mich wiederum zu meiner anderen Oma, wo ich mich deutlich wohler fühlte. Meine Oma betrieb übrigens ein Bordell in Bernay in der Normandie. Es ist schade, dass der Jürgen das nicht vorbereitet hat. Es ist nämlich immer ein wahnsinniger Spaß, wenn er französische Namen ausspricht. Ja. Okay, ich traust mir also nicht zu, Normandie auszusprechen. Normandie? Wahrscheinlich spricht man das komplett anders. Ja. Wir haben eine finnische Praktikantin, die Maya heißt. Und niemand hat sie gefragt, wie man ihren Namen ausspricht, weil es steht ja Maya da. Und eigentlich heißt es Maya. Insofern. Hast du mal einen Franzosen gefragt, wie man es ausspricht? Nee. Also ich weiß es nicht. Ja, auch keine Ahnung. Noch nicht? Na gut, dann Hinweis Nummer 3. 1919 erblindete ich aufgrund einer Hornhautentzündung, weswegen meine Großmutter 2 Jahre später eine Wallfahrt zur Heiligen Therese nach Lisieux machte. Mein Augenlicht kam zurück. Hey, das ist aber auch jetzt irgendwie so ein durchgängiges Motiv, oder? Leute, die blind sind und dann plötzlich wieder sehen können, hatten wir jetzt auch schon mal. Vielleicht ist es so ein Ding, dass man... Vielleicht war das früher so. Schickt sich. Aber das ist jetzt a real thing oder ist das auch... Also ist das nachweislich? Weil zuletzt haben wir ja gemutmaßt, das wäre eine erfundene Marketing-Story gewesen mit der ganzen Erblindung. Weiß ich nicht. Aber ich sag mal, der guten Frau passieren noch genug schlimme Dinge, dass die das nicht noch zusätzlich wissen muss. Okay. Wussten wir schon, dass es eine Frau ist oder nein, hast du dich gerade verplappert? Sehr gut. Aber ich hatte es im Gefühl, ehrlich gesagt. Ich wäre auf Frau gegangen. Es ist schon mal wichtig, dass es kein Bär ist. Meine. hatten wir alles schon. Puderbär. Selbst die Regel, dass es ein Mensch sein muss, haben wir ignoriert. Ich habe die Oma und die Tante Kuni haben mir früher immer aus Moment, hat die auch ein Modell betrieben? Also, ich finde es echt eine Frechheit, wenn ich sage, meine Oma hat und du fängst schon das Lachen an. Also, ehrlich wahr? Ja, Moment, ja. Aber weil. Aus dem Kontext heraus, dass da die Oma ein Bordell betreibt, in der sich die Kleine dann wohler fühlt als bei der anderen Oma. Du anfängst, meine Oma hat ja, ist ein schöner Einstieg. Mir früher immer Süßigkeiten und Weihwasser mitgebracht aus Lourdes. Das ist ja so ein Wallfahrtsort. Genau, und ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass das ja mit der Blindung und der Heilung vielleicht irgendwas damit zu tun haben kann. Wer weiß. Wer weiß. Ja. Die heilige Lourdes. Oh, er zögert. Oh, er zögert. Nee. Oh, er zögert. Nicht. Okay, bitte fahren Sie fort. Nur so als Side-Fact, weil wir es jetzt so darüber hatten, diese heilige Therese ist mit ihr wohl um viele Ecken, aber wohl verwandt sogar. Aber ich glaube, das nützt euch jetzt nicht so viel. Mit 7 Jahren war ich das erste Mal auf Tournee mit meinem Vater. Mit 10 Jahren begleitete ich meinen Vater, der mich als Straßensängerin schulte. Leider verprügelte er mich oft, was auch durch seinen Alkoholismus nicht gerade besser wurde. Die Gewalttätigkeit dieses Milieus, in dem ich aufwuchs, beschäftigte mich zeitlebens. Also ich habe tatsächlich eine Vermutung. Simon, weißt du vielleicht? Möchtest du vermuten? Ich habe nicht die leiseste Ahnung bisher. Jürgen, nee. Weißt du vielleicht? Ich habe schon jetzt mich gefragt, ob du mich überhaupt fragst oder ob du direkt davon ausgehst, dass ich keine Ahnung habe. All hope is gone. Also lass mich mal kurz resümieren, bevor du eine Vermutung aufstellst, ob ich das überhaupt richtig verstanden habe. Wir reden über eine Frau, die mit ihrem, ihrem Schlangenmenschenvater auf Tour geht. Ja. Yeah. Also ist im Alter von 7 schon. Yeah. Also es ist irgendwie, ich gehe so in die Zirkusrichtung. Yeah. Ja, und mit 10 sang sie dann als Straßensängerin und der Vater hat sie da so hin. Und vermutlich sang sie dann irgendwelche französische Chansons. Bietet sich an, wenn man Französisch. Bietet sich an, er hat, okay. Also ich vermute auch Dinge und ich tue jetzt einfach mal so, als okay. Wüsste ich's und behalte es aber für mich. Es ist Edith Piaf. Was ist dein Tipp? Es ist Edith Piaf. Ihr habt beide recht. Es ist Edith Piaf. Yes. Zum ersten Mal. Ich bin so glücklich. Okay, aber lasst mich noch die restlichen 5 ich Sachen ohne Scheißen. Ich überlege gerade, wann ich das letzte Mal so glücklich war. Und es ist, glaube ich, als meine Tochter geboren wurde. Ich freue mich so für dich. Jetzt dachte ich, als du mich auflaufen hast lassen das letzte Mal. Stimmt nicht. Ich kann dir noch erzählen, wann ich das letzte Mal so glücklich war. Ich habe mich mit einem Arbeitskollegen, dem Jan, unterhalten über Religion und ich habe gesagt, ich würde so gerne einfach so unglaublich den Glauben haben, damit ich an Gott glauben kann und dann einfach mich fallen lassen kann. Und am nächsten Tag habe ich geträumt, dass der Coach der New England Patriots mein religiöser Führer ist und ich den halt so Beatles-mäßig anschmachte und total glücklich bin. Da war ich das letzte Mal so glücklich. Wow. So, bitte. Also die ganze schreckliche Rest-Story von Edith Piaf jetzt. Ja. Fünftens, später werde ich den Boxweltmeister Marcel Cerdan heiraten. Ich verlor ihn bei einem Flugzeugabsturz. Sechstens, mit 15 Jahren verließ ich meinen Vater und ging alleine nach Paris. Später wurde ich von Louis Le Play entdeckt, der mich in sein Kabarett holte. Mit 16 wurde ich dann schwanger und brachte mein einziges Kind zur Welt. Leider wurde die kleine Marcel nur 2 Jahre alt. Siebtens, mit nur 1,47 Meter war ich nicht unbedingt groß. Achtens, ich nahm meine erste Platte auf. Kurz darauf wurde Le Play ermordet und man bezichtigte mich mit Wissenschaft. Ich wurde zwar freigesprochen, flüchtete dann aber trotzdem in die Provinz und kam erst 2 Jahre später nach Paris zurück. Am 20. September 1959 brach ich auf der Bühne des Waldorf Astoria zusammen und musste wegen Krebs alle Auftritte absagen. Am Ende meiner Karriere begleitete mich stets eine Krankenschwester auf Tournee, die mir im Bedarfsfall Morphium gegen die Schmerzen verabreicht hätte. Da gibt es heute ja so Knöpfe für. Das ist ein großer Fortschritt der Technik. So, kann man sich heute wie selber. Wie so Muskelgürtel mit Spritzen. Oh Gott. Der hatte wohl sehr stark Arthritis, war zudem noch trockener Alkohol. Ja, jetzt zieh mich halt runter. Ey. Wir hätten uns echt die ganzen restlichen Hinweise sparen sollen. Ich war so glücklich gerade und jetzt irgendwie möchte ich aufstehen und weglaufen. Das ist auch eine der Heiligen. Wir deprimieren uns immer gerne gegenseitig. Ja. Okay, hier nochmal so ein richtig deprimierender 10. Fakt. Ich verstarb am 10. Oktober 1963, aber nicht in Paris. Also wurde mein Mann, der 20 Jahre jüngere Sänger Theo Sarapo, mit meinem Leichnam in einem Krankenwagen nach Paris gefahren. Ich musste einfach in Paris sterben. Dort fanden wir einen Arzt, den wir schmieren konnten, der uns einen falschen Totenschein ausstellte. Daher verstarb ich offiziell einen Tag später, am 11. Oktober 1963, um 8 Uhr in Paris. Das ist eine geile Story. Aber so wie du das jetzt erzählst, klingt es so, als wäre sie da voll beteiligt gewesen an diesem Komplott. Sie war noch dabei, zumindest. Das könnte das most awkward happy ending sein, von dem ich jemals gehört habe. Aber es gibt doch einen 11. Punkt, der so richtig dann noch der Kick ist. Mein Künstlernamen im Kabarett trug ich auch nach meinem Durchbruch La Mom Piaf. Zu Deutsch die Spatzgöre. Die Spatzgöre. Sehr cool ausgesucht. Und auch da einen Filmtipp. Und zwar hat Marion Cotillard den Oscar gewonnen als Edith Piaf. Ich habe leider vergessen, wie der Film heißt. Das ist ein spitze Filmtipp dann. Der ist total super. Ja. Und den habe ich damals um 11 Uhr morgens in München gesehen bei 40 Grad Außentemperatur und war entzückt. Danke Philipp. Sehr gerne. Vielleicht noch so als Tipp, lest mal den Wikipedia-Artikel über ihr Leben. Da sind noch sehr viele andere schlimme Dinge, die ihr in dem Leben widerfahren sind. Viele Skandale und man kann sehr verstehen, dass dieses Lied, ich bereue nichts, dass das gerade mit ihrem Lebenshintergrund da schon eine besondere Bedeutung hat. Wenn die Hörer sich jetzt wundern, warum sie seit circa 5 Minuten vom Simon nichts mehr gehört haben, der heult trotz dem Wasser, der hat sein Mikro gemutet. Ja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.